Der Besuch des Leibarztes von Per Olof Enquist. Gelesen von Gerd Heidenreich. Ein Podcast von Bayern 2. Die Machtübernahme war schnell vor sich gegangen, beinahe kunstlos. Es kam lediglich eine Mitteilung. Sie bekräftigte nur etwas, das schon Wirklichkeit war. Die formale Bekräftigung der dänischen Revolution war ein Dekret. Niemand weiß, wer das Schriftstück, das die dänische Geschichte so verändern sollte, geschrieben oder diktiert hat. Es kam ein königlicher Erlass über gewisse Veränderungen in den inneren Kommandostrukturen. Man hätte sie Konvulsionen dicht am dunklen und unergründlichen Herzen der Macht nennen können. Johann Friedrich Struensee wurde zum geheimen Kabinettsminister ernannt. Und in dem königlichen Erlass hieß es weiter: Alle Order, die ich ihm mündlich erteile, kann er nach meiner Absicht ausfertigen und mir nach der Paraffierung zur Unterschrift vorlegen oder sie in meinem Namen unter dem Kabinettssiegel ausfertigen. Weiter hieß es zur Präzisierung, dass dem König zwar einmal wöchentlich ein Extrakt der von Struensee ausgefertigten Dekrete zugestellt werden solle, doch zur Klarstellung wurde hervorgehoben, falls jemand die grundlegende Bedeutung des einleitenden Satzes nicht verstanden haben sollte, dass Dekrete mit Struensees Unterschrift die gleiche Gültigkeit haben, als wären sie mit der des Königs versehen. Der Titel Geheimer Kabinettsminister, der neu war und exklusiv blieb, weil dieser neu ernannte Struensee der einzige war, der übrig blieb unter den vielen Ausgeschlossenen, bedeutete vielleicht nicht sehr viel. Von Bedeutung war das Recht, ohne die Unterschrift des Königs Gesetze zu erlassen oder sie in meinem Namen unter dem Kabinettssiegel auszufertigen, wie die Formulierung lautete. In der Praxis bedeutete dies, dass der absolute Herrscher König Christian VII. Einem deutschen Arzt, Johann Friedrich Struensee, alle Macht übergeben hatte. Dänemark war in deutschen Händen. Oder in denen der Aufklärung. Man konnte sich am Hof nicht richtig darüber klar werden, was schlimmer war. Die Machtübernahme war ein Faktum. Niemand verstand im Nachhinein, wie es zugegangen war. Vielleicht hatten die beiden es praktisch gefunden? Von Revolution war nicht die Rede gewesen. Eine praktische Reform. Das Praktische war, dass Struensee alle Macht ausüben sollte. Als der Beschluss gefasst war, schien Christian erleichtert. Seine Ticks gingen zurück. Seine aggressiven Ausbrüche hörten eine Zeit lang ganz und gar auf. Und während kürzerer Phasen wirkte er vollkommen glücklich. Der Hund und der Negerpage Moranti nahmen die Zeit des Königs immer mehr in Anspruch. Jetzt konnte er sich ihnen widmen. Struensee konnte sich seiner Arbeit widmen. Ja, es war praktisch. Es kam eine Zeit nach dem Dekret, in der das Praktische sehr gut funktionierte und sie einander immer näher kamen. Sie kamen einander unter praktischen und wahnsinnigen Bedingungen näher, dachte Struensee oft. Er hatte das Gefühl, als seien Christian, er selbst, der Negerpage Moranti und der Hund zusammengeschweißt worden, wie verschworene Teilnehmer einer heimlichen Expedition in das dunkle Herz der Vernunft. Alles war Klarheit und Vernunft, aber erleuchtet von der Geisteskrankheit des Königs, dieser eigentümlichen schwarzen Fackel, die aufloderte und verschwand, launisch und schonungslos, und die sie auf eine vollkommen natürliche Art und Weise mit ihrem flackernden Dunkel umgab. Langsam schlossen sie sich zusammen wie in einem geschützten Felsenraum, retardierten, kehrten zurück zu einer Art Familienleben, das vollständig normal aussah, wenn nicht die Umstände gewesen wären. Wenn nicht die Umstände gewesen wären. Er konnte im Kabinettssaal sitzen, bei geschlossener Tür, vor der Wachen standen, mit Papierstapeln auf dem Tisch und bereitstehenden Schreibutensilien, während die Knaben und der Hund um ihn herum spielten. Die Knaben leisteten ihm so schön Gesellschaft. Er konzentrierte sich so gut, wenn die Knaben spielten. Es waren lange Nachmittage in absoluter Ruhe und nahezu glücklicher Einsamkeit, abgesehen davon, dass die Knaben, wie er sie nannte, wenn er an sie dachte, also der König und der Negerpage, sich im gleichen Raum befanden. Die Knaben spielten schweigend und ruhig unter dem Tisch. Der Hund, ein Schnauzer, war immer dabei. Während er schrieb und arbeitete, hörte er ihre Bewegungen im Zimmer, ihre flüsternden Stimmen. Nicht mehr. Er dachte, sie sehen in mir einen Vater, der nicht gestört werden darf. Sie spielen zu meinen Füßen und sie hören das Kratzen meiner Feder und sie flüstern. Sie flüstern aus Rücksicht. Wie lieb. Und er konnte zuweilen eine sehr friedliche Woge von Wärme in sich aufsteigend fühlen. Das Zimmer war so still, der Herbst draußen so klar, die Geräusche der Stadt so entfernt, die Kinder so lieb, der Hund so lustig. Alles war so schön. Sie nahmen Rücksicht, sie spielten unter dem gigantischen Eichentisch, an dem jetzt nicht mehr die Mächtigen des Reichs saßen, sondern nur noch ein Mächtiger. Aber sie betrachteten ihn nicht als den Mächtigen, sondern nur als den freundlichen, schweigsamen, den, der nur als eine Vatergestalt existierte, die durch das Kratzgeräusch der Feder anwesend war. Der Schweigsame. Vati. Lieber Vati, ich mag dich. Wir spielen. Lieber, lieber Vati. Vielleicht die einzigen Kinder, die ich je bekomme. Soll so das Leben sein, dachte er manchmal. Ruhige Arbeit, eine Feder, die kratzt, unerhörte Reformen, die gänzlich schmerzfrei ins wirkliche Leben hinausgleiten, meine Knaben, die mit dem Hund unter dem Tisch spielen. Wie schön, wenn es so wäre. Es gab jedoch Augenblicke an diesem Arbeitstisch, die einen Moment der Furcht in sich trugen. Christian war von den stillen Spielen unter dem Tisch aufgetaucht. Er hatte sich auf die Tischkante gesetzt und Struensee betrachtet, nachdenklich, schüchtern, aber neugierig. Die Perücke lag in einer Ecke, seine Kleider waren zerknautscht, er sah trotzdem oder deshalb lieb aus. Er saß nur dort und schaute. Dann fragte er schüchtern, was Struensee schrieb und was er selbst anschließend unterzeichnen solle. »Majestät, reduzieren gerade das Heer«, hatte Struensee da mit einem Lächeln geantwortet. »Wir haben keine äußeren Feinde. Dieses sinnlose Heer wird jetzt kleiner und billiger. Eine Einsparung von 16.000 Reichstalern im Jahr.« »Ist das wahr?«, hatte Christian gesagt. »Haben wir keine äußeren Feinde?« »Es ist wahr. Nicht Russland, nicht Schweden.« »Und wir haben nicht die Absicht, die Türkei anzugreifen. Darin sind wir uns doch einig.« »Und was sagen die Generale?« »Die werden dann unsere Feinde. Aber damit können wir fertig werden.« »Aber die Feinde, die wir am Hof haben?« »Gegen die«, hatte Struensee mit einem Lächeln gesagt, »ist es schwer, diese sehr große Armee zu benutzen.« »Das stimmt«, hatte Christian mit großem Ernst darauf erwidert. »Wollen wir also die Armee verkleinern?« »Ja, das wollen wir.« »Dann will ich es auch«, hatte Christian mit unvermindert großem Ernst gesagt. »Nicht alle finden das gut«, hatte Struensee noch hinzugefügt. »Aber Sie finden es gut, Dr. Struensee?« »Ja, und wir werden noch viel, viel mehr tun.« Da hatte Christian es gesagt. Struensee sollte es nie vergessen. Es war erst ein Monat vergangen seit dem Augenblick, in dem ihm das Buch aus der Hand gefallen war und er die Grenze zu dem Verbotensten überschritten hatte. Christian hatte sich dicht neben ihn an den Tisch gesetzt. Die fahle Oktobersonne hatte ins Zimmer geschienen und Vierecke auf den Fußboden gemalt. Und da hatte er es gesagt. Dr. Struensee hatte Christian mit leiser Stimme gesagt, und so ernst, als sei er nie der wahnsinnige Knabe gewesen, der mit seinem Negerpagen und seinem Hund unter dem Kabinettstisch spielte. »Dr. Struensee, ich bitte Sie inständig. Die Königin ist einsam. Nehmen Sie sich ihrer an.« Struensee war erstarrt. Er hatte die Feder niedergelegt und nach einer Weile gefragt, »Was meinen Sie, Majestät? Ich verstehe Sie nicht richtig.« »Sie verstehen alles. Nehmen Sie sich ihrer an. Diese Bürde kann ich nicht tragen.« »Wie soll ich das verstehen? Sie verstehen alles. Ich liebe Sie.« Darauf hatte Struensee nichts erwidert. Er hatte verstanden und nicht verstanden. Hatte der König gewusst? Aber Christian hatte nur mit einer leichten Handbewegung an seinen Arm gerührt, ihn mit einem Lächeln angesehen, das so schmerzlich unsicher und gleichzeitig schön war, dass Struensee es nie vergessen sollte. War dann mit einer fast unmerklichen Körperbewegung von der Tischkante herabgeglitten und zu dem kleinen Negerpagen und dem Hund dort unter dem Tisch zurückgekehrt, wo der Schmerz nicht sichtbar war und die schwarze Fackel nicht brannte und wo nur der kleine Hund war und der Negerknabe und wo alles ein sehr friedliches Glück und Ergebenheit war in der einzigen Familie, die König Christian der Siebte jemals erleben sollte. Bei der Abdankung der Leibgarde war Guldberg anwesend. Und zu seiner Verwunderung sah er, dass auch Graf Ransau gekommen war, um sich diese neue Sparmaßnahme anzusehen. Einsammeln von Waffen, Kleidungsstücken, Entlassung nach Hause. Guldberg war zu Ransau getreten und hatte ihn begrüßt. Gemeinsam und schweigend hatten sie die Zeremonie betrachtet. Eine Umwandlung Dänemarks, hatte Ransau abwartend gesagt. Ja, hatte Guldberg erwidert. Zurzeit finden viele Umwandlungen statt. Alles in sehr hohem Tempo, wie Sie wissen. Ich habe verstanden, dass Sie sich darüber freuen. Ihr Freund, der Schweigsame, ist sehr schnell. Ich habe heute Morgen auch das Dekret über Gedankenfreiheit und Redefreiheit gelesen. Wie unvorsichtig von Ihnen, die Zensur abzuschaffen. Sehr unvorsichtig. Wie meinen Sie das? Fragte Ransau. Der Deutsche versteht nicht, dass die Freiheit gegen ihn benutzt werden kann. Gibt man diesem Volk die Freiheit, werden Pamphlete geschrieben. Vielleicht auch gegen ihn? Gegen Sie, meine ich, wenn Sie sein Freund sind. Und was, hatte Ransau da gefragt, werden diese Pamphlete beinhalten? Was glauben Sie? Oder wissen Sie? Das Volk ist so unberechenbar. Vielleicht werden freie Pamphlete geschrieben, die die Wahrheit berichten und die unwissenden Massen aufhetzen. Ransau hatte nichts erwidert. Gegen Sie, hatte Guldberg wiederholt. Ich verstehe nicht. Die Massen verstehen leider nicht die Segnungen der Aufklärung. Schade. Für Sie. Die Massen sind nur am Schmutz interessiert. An den Gerüchten. Welchen Gerüchten, hatte Ransau da gefragt. Sehr kühl jetzt und auf seiner Hut. Das wissen Sie sehr wohl. Guldberg hatte ihn mit seinen ruhigen Wolfsaugen betrachtet und einen Augenblick so etwas wie Triumph empfunden. Nur die sehr Unbedeutenden und Geringgeachteten wie er selbst kannten keine Furcht. Er wusste, dass dies Ransau mit Furcht erfüllte. Diesen Ransau mit seiner Verachtung für die Ehre, die Sitten und für Emporkömmlinge, wie sehr verachtete er in seinem Inneren seinen Freund Struensee, den Emporkömmling Struensee. Es war so deutlich. Er verachtete Emporkömmlinge. Guldberg selbst eingeschlossen. Den Sohn eines Leichenbestatters aus Horstens. Doch der Unterschied war der, dass Guldberg keine Furcht empfinden konnte. Und deshalb konnten sie hier stehen, ein Emporkömmling aus Horstens und ein Graf und Aufklärungslaffe. Wie zwei Feinde, die sich hassten. Und Guldberg konnte alles sagen, mit ruhiger Stimme, als gäbe es keine Gefahr. Als sei Struensees Macht nur eine lustige oder erschreckende Episode in der Geschichte. Und er wusste, dass Ransau wusste, was Furcht war. Welche Gerüchte, hatte Ransau wiederholt. Die Gerüchte um Struensee, antwortete Guldberg da mit seiner trockenen Stimme. Sie besagen, dass die liederliche junge Königin ihm jetzt ihren Schoß geöffnet hat. Wir brauchen nur noch Beweise, doch die werden wir bekommen. Ransau hatte Guldberg stumm angestarrt, als könne er es nicht fassen, dass jemand diese unerhörte Beschuldigung vorbrachte. Wie können Sie es wagen, hatte er schließlich gesagt. Das ist der Unterschied, Graf Ransau, das ist der Unterschied zwischen uns. Ich wage es. Und ich gehe davon aus, hatte Guldberg in ganz und gar neutralem Tonfall gesagt, bevor er sich abwandte und ging, dass Sie jetzt sehr bald gezwungen sein werden, zu entscheiden, auf welcher Seite Sie stehen wollen. In diesem Winter ließ ihre Vorsicht nach, wenn sie sich liebten. Sie richteten die Lage ihrer Zimmer so ein, dass sie ihnen Schleichwege ermöglichte. Sie ritten auch immer häufiger zusammen aus, in der Kälte, bei leichtem Schneefall, über gefrorene Felder. Sie begannen am Strand entlang zu reiten. Sie ritt an der Wasserkante, so dass das Strandeis knackte. Mit offenem Haar, vollkommen unbekümmert. Sie wog 3 Gramm, und nur die Schwere des Pferdes hinderte sie daran zu fliegen. Warum sollte sie ihr Gesicht gegen den treibenden Schnee schützen, wenn sie ein Vogel war? Sie konnte weiter blicken als je zuvor, vorbei an Seelands Dünen und vorbei an der Küste Norwegens, nach Island und bis hin zu den hohen Eisbergen des nördlichen Pols. Sie würde sich an diesen Winter erinnern. Und Struensee auf seinem Pferd folgte ihr dicht am Strand entlang, völlig stumm, aber dicht an jedem ihrer Gedanken. Am 6. Februar 1771 hatte sie Struensee gesagt, dass sie ein Kind erwartete. Sie hatten sich geliebt. Dann hatte sie es gesagt, hinterher. »Ich bekomme ein Kind«, hatte sie gesagt. »Und wir wissen, dass es deins ist.« Sie fand, dass sie jeden Tag lieben wollte. Ihr Verlangen wuchs jeden Morgen, und wenn es 12 Uhr wurde, war es sehr stark. Gerade da war es zwingend und am allerbesten. Und sie wollte, dass er dann seine Arbeit unterbrach und mit ihr eine kürzere Konferenz hielt, auf der sie über die Arbeit orientiert wurde, die er am gleichen Morgen getan hatte. So war es natürlich geworden. Vorher war nichts natürlich gewesen. Jetzt war es natürlich geworden. Er richtete sich danach, zuerst mit Verwunderung, dann mit großer Freude, weil er fand, dass sein Körper ihre Freude teilte und ihre Lust seine Lust gebar. So war es. Er hatte sich nie vorstellen können, dass ihre Lust seine Lust so gebären würde. Er glaubte, die Lust sei nur das Verbotene. Dies gab es auch, aber die Lust und das Verbotene, das für sie das Natürliche wurde und jeden Tag wuchs, so dass das Verlangen um 12 Uhr brennend und ungestüm war, dass dies Natürliche jeden Tag entbunden werden konnte, das erstaunte ihn. Erst viel später begann er, Furcht zu spüren. Sie liebten sich in ihrem Schlafgemach, und hinterher lag sie auf seinem Arm und lächelte mit geschlossenen Augen wie ein kleines Mädchen, das seine Lust befruchtet und sie geboren hatte, und jetzt mit seiner Lust im Arm dalag, als sei diese ihr Kind, das sie voll und ganz besaß. Erst sehr viel später begann er, Furcht zu spüren. Dennoch hatte er gesagt, »Wir müssen vorsichtig sein. Ich weiß, dass man über uns redet. Und man wird auch über das Kind reden.« »Nein«, hatte sie gesagt. »Nein?« »Weil ich vor nichts mehr Angst habe. Was konnte er darauf antworten? Ich wusste es, hatte sie gesagt. Ich wusste es die ganze Zeit so sicher, dass du es warst. Von dem Augenblick an, als ich dich zum ersten Mal sah und Angst vor dir hatte und dachte, du seist ein Feind, der vernichtet werden müsse. Aber es war ein Zeichen. Ein Zeichen in deinem Körper, das in mich eingebrannt wurde, wie ein Brandmal in ein Tier. Ich wusste es. Du bist kein Tier, sagte er. Aber wir müssen vorsichtig sein. Du kommst morgen, sagte sie, ohne zuzuhören. Du kommst morgen zur gleichen Zeit. Und wenn ich nicht komme, weil es gefährlich ist? Sie schloss die Augen. Sie wollte die Augen nicht öffnen. Es ist gefährlich, das weißt du. Oh, stell dir vor, ich würde sagen, ich sei von dir geschändet worden. Oh, stell dir vor, ich riefe nach ihnen und schluchzte und sagte, du hättest mich geschändet. Und sie würden dich fassen und hinrichten und dich rädern. Und mich auch. Nein, mich nicht. Mich würden sie des Landes verweisen. Aber ich rufe nicht, mein Geliebter. Denn du bist mein. Und ich habe dich. Und jeden Tag werden wir uns lieben. Er hatte nicht antworten wollen. Sie hatte sich ihm mit geschlossenen Augen zugewandt, ihm Arme und Brust gestreichelt und am Ende die Hand hinuntergleiten lassen zu seinem Glied. Er hatte es einmal in seinen heimlichen Träumen gesehen, wie ihre Hand sich um sein Glied schloss. Und jetzt war es wirklich. Und er wusste, dass diese Hand eine furchtbare Verlockung und Kraft besaß, die er sich nie hatte vorstellen können. Dass diese Hand sich nicht nur um sein Glied schloss, sondern auch um ihn selbst. Dass sie stärker zu sein schien, als er hatte ahnen können. Und dass ihn dies mit Lust erfüllte. Aber auch mit etwas, das noch nicht, aber vielleicht bald wie Furcht sein würde. Meine Geliebte, hatte er gemurmelt, ich hätte nie geahnt, dass dein Körper eine so große Begabung für die Liebe besitzt. Sie hatte ihre Augen geöffnet und ihn angelächelt. Sie wusste, dass es wahr war. Es war so unfassbar schnell gegangen. Danke, sagte sie. Er spürte, wie die Lust kam. Er wusste nicht, ob er wollte. Er wusste nur, dass sie ihn in ihrer Gewalt hatte und dass die Lust kam. Und dass es da etwas gab, das ihn erschreckte, aber dass er noch nicht wusste, was es war. Meine Geliebte, flüsterte er, was sollen wir tun? Dies hier, sagte sie, immer. Er antwortete nicht. Bald würde er aufs Neue die ganz und gar verbotene Grenze überschreiten. Jetzt war es anders, doch er wusste nicht wie. Und du wirst niemals frei von mir, flüsterte sie so leise, dass er es fast nicht hörte, denn du bist in mich eingebrannt, wie ein Brandmal in ein Tier. Aber er hörte es. Und vielleicht war es gerade dieses Mal, gerade als sie ihn aufs Neue in sich gleiten ließ und sie noch einmal den geheimnisvollen Pulsschlägen lauschen sollten, die sie am Ende in ihrem unerhörten Rhythmus zusammenziehen würden, dass sie die erste Ahnung von Furcht verspürte. Einmal hatte sie lange nackt neben ihm gelegen, die Finger durch sein blondes Haar gleiten lassen und dann mit einem kleinen Lächeln gesagt, »Du sollst meine rechte Hand werden.« »Was meinst du damit?« hatte er gefragt. Und spielerisch, aber selbstverständlich hatte sie geflüstert, »Eine Hand.« Eine Hand tut, was der Kopf wünscht. Ist es nicht so? Und ich habe so viele Ideen. Warum hatte er Furcht empfunden? Manchmal dachte er, ich hätte in Altona aus Christians Wagen steigen sollen und zu meinen Leuten zurückkehren. Eines Morgens, sehr früh, als er auf dem Weg zur Arbeit war, hatte ihn der König in seinen Morgenrock gekleidet, mit zerzaustem Haar und ohne Schuhe und Strümpfe, im Marmorgang laufend eingeholt, seinen Arm gepackt und ihn beschworen zuzuhören. Sie hatten sich in ein leeres Vorzimmer gesetzt. Nach einer Weile hatte der König sich beruhigt, seine keuchenden Atemzüge waren regelmäßig geworden, und er hatte Struensee anvertraut, was er als ein Geheimnis, das sich mir offenbarte, als ich diese Nacht von Qualen gepeinigt wurde, bezeichnete. Was der König berichtete, war Folgendes. Es gab einen geheimen Kreis von 7 Männern. Diese waren von Gott dazu auserwählt, das Böse in der Welt zu verwirklichen. Sie waren die 7 Apostel des Bösen. Er selbst war einer von ihnen. Das Furchtbare war, dass er nur für denjenigen Liebe empfinden konnte, der auch diesem Kreis angehörte. Empfand er Liebe, bedeutete dies, dass diese Person auch zu den 7 Engeln des Bösen zählte. Es war ihm in dieser Nacht ganz klar geworden. Und ihn erfüllte große Angst. Und weil er für Struensee Liebe empfand, wollte er jetzt fragen, ob dies zutraf und ob Struensee wirklich diesem geheimen Kreis des Bösen angehörte. Struensee versuchte ihn zu beruhigen und bat ihn, weiter von seinem Traum zu erzählen. Christian hatte da in der für ihn üblichen Weise zu murmeln begonnen, war undeutlich geworden. Hatte jedoch plötzlich gesagt, er habe dadurch auch Gewissheit erlangt, dass es eine Frau sei, die auf geheimnisvolle Weise das Universum lenke. Struensee fragte ihn, wie dies zusammenhing. Der König konnte diese Frage nicht beantworten. Er wiederholte nur, dass eine Frau das Universum lenke, dass ein Kreis von 7 Bösen für alle Taten des Bösen verantwortlich sei, dass er einer von ihnen sei. Aber vielleicht von der Frau, die alles im Universum lenke, erlöst werden könne und dass sie dann seine Wohltäterin werden würde. Danach hatte er Struensee lange angestarrt und gefragt, »Aber Sie sind nicht einer von den 7?« Struensee hatte nur den Kopf geschüttelt. Der König hatte daraufhin mit Verzweiflung in der Stimme gefragt, »Warum liebe ich Sie dann?« Einer der ersten Frühlingstage im April 1771. König Christian VII., seine Gemahlin Königin Caroline Mathilde und der Leibarzt Johann Friedrich Struensee hatten in Schloss Friedrichsburg auf dem kleinen Balkon, der auf den Schlosspark hinausging, den Tee genommen. Struensee hatte über die Ideologie des Parks gesprochen. Er hatte diese fantastische Anlage gelobt, deren Gänge ein Labyrinth bildeten und deren Hecken die Symmetrie der Anlage verbargen. Er hatte hervorgehoben, dass diese Symmetrie so angelegt war, dass es nur einen Punkt gab, von dem aus die Logik im System des Parks sichtbar wurde. Dort unten war alles Verwirrung, Straßen, Gänge, die blind endeten, Sackgassen und Chaos. Aber von einem einzigen Punkt aus wurde alles deutlich, logisch und vernünftig. Und zwar von dem Balkon aus, auf dem sie jetzt saßen. Es war der Balkon des Herrschers. Nur von diesem einzigen Punkt aus würden die Zusammenhänge deutlich. Dieser Ort, der Punkt der Vernunft und des Zusammenhangs, durfte nur vom Herrscher betreten werden. Die Königin hatte lächelnd gefragt, was dies bedeute. Er hatte es verdeutlicht. Der Punkt des Herrschers. Das heißt, der Macht. Ist das verlockend? Er hatte mit einem Lächeln geantwortet. Nach einer kurzen Weile hatte sie sich zu ihm vorgebeugt und ihm zugeflüstert, dicht an seinem Ohr, so dass es der König nicht hören konnte. »Du vergisst eins, dass du in meiner Gewalt bist.« Es war Frühsommer geworden und man hatte beschlossen, den Sommer auf Schloss Hirschholm zu verbringen. Man hatte angefangen zu packen. Struensee und die Königin waren sich einig. Der König war nicht gefragt worden, sollte aber mit dabei sein. Er fand es natürlich, nicht gefragt zu werden, aber dabei sein zu dürfen und einverstanden zu sein. Am Tag vor der Abreise war Folgendes geschehen. Von dem Balkon, auf dem er jetzt allein saß, sah Christian die beiden jungen Liebenden zu ihrem täglichen Ausritt auf ihren Pferden verschwinden. Und er fühlte sich plötzlich sehr einsam. Er rief nach Moranti, aber dieser war nirgendwo zu finden. Er ging hinein. Dort war der Hund, ein Schnauzer. Der Hund schlief auf dem Fußboden in einer Ecke des Raums. Christian legte sich auf den Fußboden, den Kopf auf dem Körper des Hundes. Aber nach einigen Augenblicken erhob sich der Hund, ging in eine andere Ecke und legte sich dorthin. Christian folgte ihm und legte sich ein zweites Mal auf den Boden mit dem Körper des Hundes als Kopfkissen. Wieder erhob sich der Hund und suchte eine andere Ecke auf. Christian blieb liegen und starrte zur Decke hoch. Diesmal folgte er dem Hund nicht. Er lächelte versuchsweise zur Decke hinauf. Dort befanden sich Cherubim, die den Übergang zwischen Wand und Decke schmückten. Er gab sich Mühe, sein Lächeln nicht verzerrt aussehen zu lassen, nur ruhig und freundlich. Die Cherubim betrachteten ihn fragend. Aus der anderen Ecke des Raums hörte er die Stimme des Hundes, der ihm murmelnd befahl, die Engel nicht zu irritieren. Da hörte er auf zu lachen. Er beschloss, hinauszugehen. Er war entschlossen, den Mittelpunkt des Labyrinths aufzusuchen, weil ihn dort eine Mitteilung erwartete. Er war sicher, dass sie sich in der Mitte des Labyrinths befand. Seit langem hatte er keine Mitteilung von den Sieben erhalten. Er hatte Struensee gefragt, doch dieser wollte ihm nicht auf seine Frage antworten. Aber wenn auch Struensee den Sieben angehörte, dann waren sie ja zwei von den Verschworenen. Und er hatte jemanden, dem er sich anvertrauen konnte. Er war sich sicher, dass Struensee einer von ihnen war. Er liebte ihn ja. Das war das Zeichen. Vielleicht gehörte auch Moranti den Sieben an. Und der Hund? Dann waren sie ja schon vier. Dann hätte er vier von ihnen identifiziert. Drei fehlten noch. Katrin? Die Stiefel-Katrin? Aber sie war ja die Herrscherin des Universums. Nein, drei fehlten noch. Aber er konnte keine drei weiteren finden. Nicht drei, die er liebte. Wo waren sie? Der Hund war außerdem ein Unsicherheitsmoment. Er liebte den Hund, und wenn der Hund zu ihm sprach, fühlte er sich sicher. Aber der Hund schien nur Liebe, Ergebenheit und Desinteresse zum Ausdruck zu bringen. Er war sich des Hundes nicht sicher. Aber der Hund sprach zu ihm. Das machte ihn einzigartig. Sonst konnten Hunde ja nicht sprechen. Es war absurd, sich sprechende Tiere vorzustellen. Eine Unmöglichkeit. Aber weil der Hund sprach, war dies ein Zeichen. Es war ein Zeichen, das fast deutlich war, aber nur fast. Er war sich des Hundes nicht sicher. Die Sieben würden den Tempel von Unreinheit reinigen. Und dann würde er selbst sich erheben wie der Vogel Phönix. Dies war das brennende Feuer der Aufklärung. Deshalb die Sieben. Das Böse war das Notwendige, um Reinheit zu schaffen. Es war nicht ganz klar, wie dies zusammenhing, aber er glaubte, dass es so war. Die Sieben waren die vom Himmel gestürzten Engel. Er musste erfahren, was er tun sollte. Ein Zeichen. Eine Mitteilung. Sie war sicher im Mittelpunkt des Labyrinths. Eine Mitteilung von den Sieben oder von der Herrscherin des Universums. Er lief wackelnd und trippelnd in das Labyrinth beschnittener Hecken und versuchte sich an das Bild der Gänge zu erinnern, das Bild vom Balkon ausgesehen, in dem das Chaos Vernunft war. Nach einer Weile begann er langsamer zu gehen. Er keuchte und wusste, dass er sich beruhigen musste. Er bog nach links ab, nach rechts. Sein Bild vom System des Labyrinths war ganz klar. Er war sich sicher, dass es ganz klar war. Nach einigen Minuten gelangte er in eine Sackgasse. Die Hecke stand wie eine Mauer vor ihm. Er kehrte um, wandte sich nach links, dann wieder nach rechts. Jetzt war das Erinnerungsbild weniger klar. Aber er versuchte, sich zu ermannen, begann plötzlich wieder zu laufen. Er keuchte wieder. Als der Schweiß kam, riss er sich die Perücke vom Kopf und lief weiter. Es war leichter so. Das Erinnerungsbild war jetzt ganz verschwunden. Es gab keine Klarheit mehr. Die Mauern um ihn herum waren grün und stachelig. Er hielt inne. Er musste sich jetzt ganz nah am Zentrum befinden. Im Zentrum würde Klarheit sein. In der Mitte würde die Mitteilung sein. Oder Katrin. Absolutes Schweigen. Warum sangen nicht einmal die Vögel? Plötzlich hörte er eine Stimme, die flüsterte. Er verharrte regungslos. Er erkannte die Stimme. Sie kam von jenseits der Heckenmauer, von einer Stelle, die das Zentrum sein musste. »Hier ist es«, sagte die Stimme. »Komm hierher.« Es war ohne den leisesten Hauch eines Zweifels Katrins Stimme. Er versuchte, durch die Hecke zu blicken, aber es war unmöglich. Es war jetzt ganz still, doch es bestand kein Zweifel mehr. Es war Katrins Stimme, und sie befand sich auf der anderen Seite. Er holte tief Atem. Er musste jetzt sehr ruhig sein. Aber er musste hindurch. Er tat einen Schritt in die Hecke hinein, begann die Zweige zur Seite zu biegen. Sie waren stachelig. Ihm wurde plötzlich klar, dass es sehr wehtun würde. Aber er war jetzt ruhig. Es musste sein. Er musste sich stark machen. Hart. Er musste unverwundbar sein. Es gab keinen anderen Ausweg. Die ersten Dezimeter gingen leicht. Dann wurde die Mauer der Hecke sehr dick. Er beugte sich vornüber, als wolle er hindurchfallen. Er fiel auch nach vorn. Doch der Widerstand war sehr stark. Die Stacheln ritzten wie kleine Schwerter sein Gesicht. Und es brannte. Er versuchte, den Arm zu heben, um sich frei zu machen, aber da fiel er nur noch weiter nach vorne. Er schrie einen Augenblick, aber ermannte sich dann und versuchte noch einmal, sich aufzurichten. Doch es ging nicht. Er hing, gefangen. Blut rann ihm übers Gesicht. Er begann zu schluchzen. Es war vollkommen still. Katrins Stimme war nicht mehr zu hören. Er war der Mitte ganz nahe, das wusste er, aber gefangen. Die Hofleute, die ihn ins Labyrinth hatten gehen sehen, waren unruhig geworden. Und nach einer Stunde hatte man zu suchen begonnen. Sie fanden ihn in der Hecke liegend. Nur ein Fuß ragte heraus. Man holte Hilfe. Der König wurde befreit, weigerte sich aber aufzustehen. Er wirkte völlig apathisch. Er befahl jedoch mit schwacher Stimme, dass Guldberg hergerufen werden soll. Guldberg kam. Das Blut im Gesicht, an den Armen und Händen des Königs war getrocknet. Und er lag still auf dem Boden und sah unverwandt nach oben. Guldberg ließ eine Trage holen und befahl dem Gefolge, sich zu entfernen, so dass er mit dem König sprechen könne. Guldberg hatte sich neben den König gesetzt, dessen Oberkörper mit seinem eigenen Mantel bedeckt, und versucht, seine Erregung zu verbergen, indem er flüsternd zu Christian sprach. Zuerst hatte er vor lauter Erregung, die seine Lippen heftig beben ließ, so leise geflüstert, dass Christian ihn nicht hören konnte. Dann wurde er hörbar. »Majestät«, hatte er geflüstert, »fürchten Sie sich nicht. Ich werde Sie aus dieser Erniedrigung retten. Ich liebe Sie. Alle diese Unsittlichen«, und hier war sein Flüstern lauter geworden, »alle diese Unsittlichen erniedrigen uns. Doch die Rache soll sie treffen. Sie verachten uns. Sie sehen auf uns, die wir unbedeutend sind, herab. Aber wir werden diese Glieder der Sünde vom Körper Dänemarks abschneiden. Die Zeit des Keltertreters wird kommen. Sie lachen über uns und verhöhnen uns. Aber sie haben uns zum letzten Mal verhöhnt. Gottes Rache wird sie treffen. Und wir, Majestät, ich werde ihr, wir werden...« Da war Christian plötzlich aus seiner Apathie hochgefahren. Er hatte sich aufgesetzt und Guldberg angestarrt. »Wir?« hatte er gerufen. Und Guldberg angestarrt wie ein Wahnsinniger. »Uns? Von wem sprechen Sie? Sind Sie verrückt? Verrückt! Ich bin Gottes Auserwählter! Und Sie wagen es! Sie wagen es!« Guldberg war zusammengezuckt wie unter einem Peitschenhieb und hatte schweigend den Kopf gesenkt. Dann war der König langsam aufgestanden. Guldberg sollte den Anblick nie vergessen, dieser Knabe mit dem von schwarz geronnenem Blut bedeckten Kopf und Gesicht, dem wirren, zottigen Haar und den zerrissenen Kleidern. Ja, er schien äußerlich das Sinnbild eines Wahnsinnigen zu sein, von Blut und Schmutz bedeckt. Und dennoch schien er jetzt eine Ruhe und Autorität zu besitzen, als wäre er kein Wahnsinniger, sondern ein von Gott Auserwählter. Vielleicht war er doch ein Mensch. Christian machte Guldberg ein Zeichen, sich zu erheben. Er gab ihm seinen Mantel. Und er sagte mit sehr ruhiger und sicherer Stimme: Sie sind der Einzige, der weiß, wo sie ist. Er hatte danach nicht auf eine Antwort gewartet, sondern einfach weitergesprochen. Ich will, dass Sie noch heute ein Begnadigungsschreiben aufsetzen. Und ich werde es unterschreiben, selbst, nicht Struensee, ich selbst. Wer soll denn begnadigt werden, Majestät? Hatte Guldberg gefragt. Die Stiefelkatrin. Gegen diese Stimme war kein Einwand möglich. An sie konnten keine Fragen gestellt werden. Und jetzt kamen die Hofleute mit der Trage. Aber sie wurden nicht gebraucht. Christian verließ das Labyrinth ohne Hilfe. Allein. Sie wuschen und verbanden Christians Wunden. Sie verschoben die Reise nach Hirschholm um 3 Tage. Sie verfertigten eine Erklärung für den unglücklichen Fall des Königs in einen Rosenbusch. Alles wurde langsam wieder vollkommen normal. Man machte sich wieder ans Packen und an die Vorbereitungen, und um 10 Uhr am Morgen war die Expedition fertig zur Abreise nach Hirschholm. Nicht der ganze Hof reiste ab. Es war nur ein Bruchteil, aber dennoch groß, ein gewaltiger Tross von insgesamt 24 Wagen. Das Gefolge galt als klein und zählte 18 Personen. Dazu kam eine Handvoll Soldaten. Einige scheinen nach der ersten Woche wieder nach Hause geschickt worden zu sein, sowie Küchenpersonal. Den Kern bildeten jedoch das königliche Paar, Struensee und der kleine, jetzt 3 Jahre alte Kronprinz. Dies war die kleine Gruppe. Und Ennewold Brandt. Er war des Königs Kindermädchen, wie böse Zungen es ausdrückten. Dazu einige geliebte niederer Bediensteter, 2 Tischler. Bei der Abreise konnte man der Figur der Königin deutlich ansehen, dass sie schwanger war. Der Hof sprach von nichts anderem. Niemand war im Zweifel darüber, wer der Vater war. 4 Wagen standen an diesem Morgen schon draußen im Schlosshof, als Graf Rantzau Struensee zu einer, wie er es ausdrückte, dringenden Unterredung aufsuchte. Er fragte als erstes, ob beabsichtigt sei, dass er selbst mitführe. Struensee antwortete mit einer freundlichen Verbeugung: »Wenn du es wünschst.« »Wünschst du, dass ich mitfahre?« fragte Rantzau da sofort. Er wirkte sonderbar angespannt und zurückhaltend. Sie betrachteten einander wachsam. Keine Antwort. Rantzau meinte, das Schweigen richtig gedeutet zu haben. Er fragte ohne Umschweife, ob es wirklich klug sei, jetzt mit einer so kleinen Gesellschaft den Sommer und vielleicht den Herbst auf Hirschholm zu verbringen. Struensee wollte wissen, warum er fragte. Rantzau antwortete, dass im Land Unruhe herrsche, dass die Flut von Dekreten und Reformen, die jetzt aus Struensees Hand strömte, sicher nützlich waren für das Land, dass sie oft klug waren, wohlmeinend und zuweilen im Einklang mit den allerbesten Prinzipien der Vernunft, mit Sicherheit. Und kurz gesagt, sehr gut formuliert. Aber ebenso kurz gesagt, viele, fast unzählige. Das Land sei darauf nicht vorbereitet. Und in jedem Fall nicht die Verwaltung. Ergo sei dies für Struensee und all seine Freunde lebensgefährlich. Aber, fuhr Rantzau fort, ohne Struensee eine Sekunde die Möglichkeit zu geben, ihn zu unterbrechen oder zu antworten, warum diese halsstarrige Unvorsichtigkeit? War nicht diese Flut von Reformen, diese in Wahrheit revolutionäre Woge, die sich jetzt über das Königreich Dänemark erhob, war nicht diese plötzliche Revolution ein guter Grund oder jedenfalls ein taktisch guter Grund für Struensee und den König, aber vor allem für Struensee, sich nicht zu weit vom Lager der Feinde zu entfernen? Es war ein verblüffender Erguss gewesen. Kurz gesagt, ist es klug zu reisen, hatte er zusammenfassend gefragt. Kurz war das nicht gesagt, hatte Struensee erwidert. Und ich weiß nicht, ob ein Freund oder Feind mit mir spricht. Ich bin es, der spricht, hatte Ransau gesagt. Ein Freund. Vielleicht dein einziger. Mein einziger Freund, hatte Struensee gesagt. Mein einziger Freund? Das verheißt nichts Gutes. So war der Ton gewesen. Es war ein unbehagliches Gespräch. Und die Wagen warteten. Struensee hatte langsam die Hand nach dem Packen Papiere auf dem Tisch ausgestreckt, sie aufgenommen, als wolle er sie zeigen, aber er tat es nicht. Er schaute nur auf die Schreiben in seiner Hand, stumm und freudlos. Und einen Augenblick kam es ihm so vor, als habe eine große Trauer oder eine überwältigende Müdigkeit sich seiner bemächtigt. »Ich habe heute Nacht gearbeitet«, sagte er. »Ja, man sagt, dass du nachts hart arbeitest.« Er tat, als höre er die Unterstellung nicht. Er konnte Ransau gegenüber nicht aufrichtig sein. Er konnte das mit der Klebrigkeit nicht sagen. Aber etwas in dem, was Ransau gesagt hatte, bereitete ihm Unbehagen. Es war das alte Gefühl von Unterlegenheit gegenüber den brillanten Kameraden im Park von Ascheberg, das wieder hochkam. Der schweigsame Arzt aus Altona unter den brillanten Freunden. Sie hatten den eigentlichen Grund seines Schweigens vielleicht nicht verstanden. Vielleicht hatten sie jetzt verstanden. Er war der unrechtmäßig und unbegreiflicherweise erhöhte Praktiker. Dies war es, was Ransau angedeutet hatte. Du taugst nicht. Du hast geschwiegen, weil du nichts zu sagen hattest. Du hättest in Altona bleiben sollen. Er betrachtete jetzt seinen letzten Freund Ransau, der vielleicht ein Feind war oder was schlimmer war, ein Verräter. Ja, Altona war wirklich sehr weit entfernt. Das Wirkliche in dieser Woche, begann er langsam, das sind die Abschaffung des Gesetzes gegen Untreue, außerdem Kürzungen überflüssiger Pensionen für Beamte, das Verbot der Folter. Ich bereite die Überführung des Öresundzolls von der Kasse des Königs auf die Staatskasse vor, die Einrichtung einer Versorgungskasse für uneheliche Kinder, die nach kirchlichem Zeremoniell getauft werden sollen. Außerdem, Ransau unterbrach, und die Leibeigenschaft? Oder genügt es dir, die Moral per Gesetzgebung einzuführen? Da war wieder das Gesicht zwischen den Paragraphen. Misstrauisch, böswillig lächelnd. Die Leibeigenschaft war ja das Große, das Allergrößte. Er hatte den Knaben auf dem hölzernen Pferd seinem unausweichlichen Tod überlassen. War in der Dämmerung dem Wagen nachgelaufen, er hatte Angst gehabt. Auf gewisse Weise war er vor der größten Aufgabe davongelaufen, der Leibeigenschaft. Im Wagen hatte er sich verbissen immer wieder gesagt, dass das Wichtige ja war, dass er selbst überlebte. Was er jetzt tat, war ja nur das Kleine, die Moral. Er stiftete Gesetze, um die Moral zu verbessern. Er stiftete per Gesetz den guten Menschen herbei. Nein, er dachte falsch, es war ja umgekehrt, man konnte den bösen Menschen nicht per Gesetz fortstiften. Die Sitten können nicht durch Polizeigesetze verbessert werden, hatte er selbst geschrieben. Dennoch, und er wusste, dass dies seine Schwäche war, hielt er sich ja so viel mit den Sitten, der Moral, den Verboten, der geistigen Freiheit auf. War es, weil das andere so schwer war? Die Leibeigenschaft, kam die Frage erneut, unbarmherzig. Bald, hatte er erwidert. Und wie? Riverdil, begann er langsam, der Informator des Königs, hatte einen Plan, bevor er verstoßen wurde. Ich habe ihm geschrieben und ihn gebeten, zurückzukehren. Der kleine Jude, hatte Ransau in nüchternem, doch von Hass erfülltem Tonfall gesagt, der kleine widerliche Jude. Er soll also die dänischen Bauern befreien? Weißt du, wie viele Feinde du dir damit schaffst?« Struensee legte die Dokumente auf den Tisch zurück. Es war sinnlos, dieses Gespräch fortzusetzen. Ranzau verneigte sich schweigend, wandte sich um und ging zur Tür. Und bevor er sie hinter sich schloss, kam das allerletzte der böswilligen Gesichter zum Vorschein. Von Ranzau, der von sich sagte, er sei Struensees letzter Freund. Und der es vielleicht in gewisser Weise war. Dem großen theoretischen Lehrer, der ihn jetzt so kritisch betrachtete, seinem Freund oder ehemaligen Freund, wenn er es je gewesen war. Du hast nicht mehr viele Freunde. Und dann den Sommer über nach Hirschholm zu reisen, ist Wahnsinn. Aber dein Problem ist ein anderes. Welches? Hatte Struensee gefragt. Dir fehlt die Fähigkeit, die richtigen Feinde zu wählen. Der Besuch des Leibarztes von Per Olof Enquist. Eine Lesung in 15 Folgen mit Gerd Heidenreich. Regie Horst Raspe. Redaktion Kirsten Böttcher und Nils Beindker. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Das Buch ist in der Übersetzung von Wolfgang Butt im Hansa Verlag erschienen.